Warum ist der Bischof von Rom Nachfolger des heiligen Petrus? Der Bischof von Rom ist Nachfolger des heiligen Petrus, weil der heilige Petrus in seiner Person die Würde eines Bischofs von Rom und jene eines Oberhauptes der Kirche vereinigte, in Rom nach göttlicher Anordnung seinen Sitz errichtete und dort gestorben ist. Wer deshalb zum Bischof von Rom gewählt wird, ist zugleich Erbe seiner ganzen Autorität. Der heilige Petrus ist eben durch den Willen der Vorseher, durch göttliche Anordnung, wie der heilige Pius X. Hier ausdrückt, in Rom Bischof gewesen, nach Antiochien, das ist er umgesiedelt, letzten 20 Jahre ungefähr, war er in Rom, bis zu seinem Tod im Jahr 68 in der Verfolgung durch Nero. Heilige Paulus war auch in Rom, der behauptet, dass er Bischof von Rom ist, der ist auch in Rom gestorben dann, am selben Tag wie der heilige Petrus, aber woanders, auf andere Weise, also der Bischof Bürger, durfte nicht gekreuzigt werden, sondern wurde enthauptet, und so weiter. Jedenfalls, der heilige Petrus war von Anfang an, wie es im Christusjahr verheißt und dann bestätigt nach der Auferstehung, sie Genesaret, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, da wird er dann effektiv das Haupt der Kirche, die sich bald öffentlich zeigen wird, bald öffentlich zu wirken, beginnen wird, am Pfingsten nämlich. Und deswegen, wenn der heilige Petrus dann in Rom seinen Sitz errichtet hat und dort auch gestorben ist, ist offensichtlich und ganz klar, die ganze Tradition der Kirche hat es so festgehalten seitdem, dass wer ihm als Bischof von Rom nachfolgt, zugleich der Erbe ist seiner ganzen Autorität. Es ist ja so, die Apostel hatten alle universelle Jurisdiktion, aber die geht nur beim heiligen Petrus weiter, bei den Nachfolgern Petri. Die Apostel konnten jeder für sich sozusagen tun und lassen, was sie wollten. Wäre auch nicht anders gegangen, hätten sie jetzt mal zum heiligen Petrus zurückkommen können und fragen können, ob sie, was sie da genau zu machen haben, was jetzt der Apostolat ausgeübt haben. Aber mit den allen anderen Aposteln erlischt eben diese Jurisdiktion über den ganzen Erdkreis. Nur beim heiligen Petrus geht sie weiter.